Wollt ihr wirklich eine Zugabe? Okay, bei dem Applaus. Dann wartet es ab. Ihr seid ein wirklich geiles Publikum. Geil. Also, weil es heute alles so schön unpolitisch ablauf ist, jetzt noch zum Abschluss Skinhead 84. Lange spiele. Jetzt gibt's noch ein Lied und ihr wisst, wie das heißt, das Lied.